Kundgabe 1390. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1940. Kenntnis des Geistigen nötig. Bewusstes Arbeiten an der Vollendung. Der Erdenlauf bedingt eine gewisse Kenntnis des Geistigen. Denn diese spornt sein Streben an, ohne den Menschen zwangsmäßig dazu anzuhalten, dass er sich veredelt. Die Unkenntnis dessen schließt zwar nicht aus, dass der Mensch sich auch geistig höher entwickelt, nur muss dann das Wesen außergewöhnliches Verlangen nach Gott haben und außergewöhnlich sich liebend betätigen. Beides muss tief in ihm schlummern, das heißt, das Wesenhafte in ihm muss sich schon seines Ausganges aus Gott bewusst sein und ohne jegliche Kenntnis des göttlichen Wesens sich unbewusst mit Gott verbinden durch tiefste Liebe und also nicht anders können als gut sein. Dies aber setzt schon einen ziemlich hohen Reifegrad voraus, der äußerst selten bei einem Erdenwesen ist. Daher werden die Menschen, denen jede Kenntnis des Geistigen mangelt, meist auf niedriger Stufe stehen. Sie werden immer nur ihr Erdendasein als Zweck, nicht aber als Mittel zum Zweck betrachten. Erst die Kenntnis des Geistigen ändert ihre Anschauung. Und nun erst leben sie bewusst auf Erden, bewusst ihrer Aufgabe und auch bewusst der Folgen eines rechten oder falschen Erdenlebens. Er macht einen Unterschied zwischen rechtem und falschem Erdenleben. Und das ist der Anfang des Strebens nach der Höhe. Es sind oft schwerwiegende Gedanken, die ein ernstlich strebendes Erdenkind wankend machen können, so sie nicht von geistiger Seite zerstreut werden und dem Menschen eine klare Antwort zugeht. Es glaubt der Mensch einerseits frei zu sein von Schuld und andererseits wieder drückt ihn das Gefühl der Unwürdigkeit nieder. Also kennt er auch eine gewisse Schuld an. Sowohl das Erste wie auch das Letzte ist ihm nun Hindernis zur rechten Erkenntnis. Denn wer sich selbst schuldlos fühlt, nütze die Möglichkeiten nicht, die seiner Seele geboten werden. Er fühlt sich nicht bedürftig, also nimmt er nicht entgegen, was ihm dargeboten wird. Und das Gefühl der Unwürdigkeit wieder macht ihn mitunter mutlos und zaghaft. Er wagt nicht zu begehren, was ihm in aller Fülle zur Verfügung steht. Und so müssen also zuerst jene Bedenken zerstreut werden. Es muss das Erdenkind wohl seinen noch niedrigen Geisteszustand erkennen. Jedoch muss ihm auch das geistige Wirken, das durch geistige Lehren ihm anschaulich gemacht wird, die eigene Mutlosigkeit nehmen. Er muss nun auch die geistige Kraft in Anspruch nehmen und alles tun, um dieser Gnade würdig zu werden, die das Wirken jenseitiger Geisteskräfte für ihn ist. So er sein Herz öffnet jenen Lehren, die ihm über geistiges Wirken Aufschluss geben, spürt er auch sofort die Kraft und die Hilfe jener Wesen und er nimmt diese bewusst entgegen. Doch einem in vollster Unkenntnis Stehenden kann schwerlich diese Kraft zugeführt werden, weil er sich nicht selbst öffnet, also empfangen will. Und alles Göttliche muss begehrt werden, weil das Zuwenden dessen ohne Verlangen das Wesen richten würde und einem Reifezustand zuführen, der nicht Ergebnis seines freien Willens ist. Um aber etwas zu begehren, muss der Mensch Kenntnis davon haben und es ihm dann freistehen, es sich zu erbitten oder zu verschmähen. Darum gilt die Sorge aller jenseitigen Wesen, den völlig unwissenden Menschen, sie einzuweihen in alles Geistige. Erst dann kann er bewusst an sich und seiner Vollendung arbeiten. Amen.